Hallo Toulouse. Bonjour Abu. Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Wollgespräche mit Julia und Katrin. Katrin sitzt heute in der schönen Hansestadt Hamburg und Julia, also ich, bin weiterhin in Toulouse. Ja, wir haben beim letzten Mal ja gemeinsam aus Toulouse gepodcastet und heute testen wir zum ersten Mal den Ernstfall. Jeder in der eigenen Wohnung, in der Stadt, wo wir jeweils wohnen und schauen mal, wie sich das zu einem Podcast zusammenbasteln lässt. Verzeiht uns also, falls noch ein paar technische Ruckler dabei sind und wir vielleicht nicht ganz synchron sind. Ja, sollen wir gleich einsteigen, Julia? Ja, normalerweise. Also beim letzten Mal haben wir, glaube ich, mit den fertigen Projekten angefangen. Ja, das können wir gerne machen. In meinem Fall ist das nicht so viel, wie auch beim letzten Mal schon. Ich habe das Kleid fertig gestrickt. Das Kleid aus Kanar Mohair, also aus der Mohair-Wolle. Es ist auch die Anleitung von Kanar Mohair, ist so gestreift letztendlich, es ist die gleiche Wolle, einmal einfädig, einmal zweifädig und das führt dann zu so einem transparenten Streifeneffekt. Ich trage das Kleid auch gerade, weil es nämlich im Moment mein Lieblingskleid ist. Aber ich glaube, das ist immer so, das was gerade fertig ist, das hat man am liebsten, oder? Ja, auf jeden Fall. Wobei es hier heute definitiv zu warm für irgendwas Wolliges wäre, außer vielleicht noch Seide, aber da hatte ich gerade nichts, was luftig genug wäre. Insofern, ich bin heute ohne Wolle unterwegs, aber das geht auch. Es war zu warm bei euch? Ja, es war warm. Es hat zwar geregnet und gewittert wie blöd, aber es ist verhältnismäßig warm. Also eher unangenehm. Egal. Hier spielt das Wetter im Moment total verrückt. Also wir hatten heute 15 Grad, 17 Grad, wenn es hochkommt und der Regen fiel waagerecht. Oh schön, ja, waagerechten Regen hatten wir auch, aber es war ein wenig wärmer als 15 Grad. So, ja, was habe ich fertiggestellt? Ich habe Starshower fertiggestellt. Die Designerin ist Hilary Smith-Callis. Gestrickt habe ich das mit Fiberspades Vivacious in Fingering-Stärke. Das habe ich fertiggestellt, als ich bei Julia in Toulouse war beim letzten Mal und es ist eigentlich quasi direkt nach unserem Podcast fertig geworden. Insofern war da nicht mehr sehr viel dran zu tun. Ich finde die Form äußerst genial. Es hängt um den Hals vorne so ein bisschen wie ein Dreieckstuch, hält also schön vorne alles warm im Ausschnitt sozusagen und sitzt aber so gut auf den Schultern wie ein Loop und hat nicht so Dreieckszipfel, die rumbaumeln. Insofern bin ich sehr begeistert davon und überlege, ob ich mir sowas Ähnliches nochmal versuche, selber zu gestalten. Dann hatte ich ja von einem Dreieckstuch erzählt, was ich versucht habe, selber zu designen. Das habe ich geribbelt, sogar noch in Toulouse, weil es mich einfach irgendwie überhaupt nicht überzeugt hat, was ich da gemacht habe. Da werde ich mal schauen, was aus der Wolle wird. Insofern ist auch dieses Projekt eigentlich beendet. Und dann ist noch fertig geworden ein Vereilprojekt. Da hatte ich beim letzten Mal auch schon von erzählt. Das ist ein Kaul, der sehr eng sitzt. Mein erstes Vereilprojekt. Ich bin relativ zufrieden mit der Vereiloptik. Allerdings ist es insgesamt relativ eng, obwohl ich es schon gespannt habe. Insofern mal schauen, ob ich es wirklich tragen werde. Momentan ist es dafür schlicht zu warm. Ich werde es mal testen, wenn wir wieder ein paar kühlere Tage haben, ob ich dann so nah am Hals so viel warme Wolle haben möchte. Aber ansonsten gefällt es mir gut. Und ja, ich habe noch etwas fertiggestellt, das ist schon ein bisschen länger her. Etwas, was mich ein bisschen frustet. Es ist ein Tuch, an dem ich fast 3 Jahre gearbeitet habe, mit vielen Unterbrechungen. Es ist das Muster Charlimar von Laura Ayler. Die Wolle ist Dye for Wool and Lace. In der Mischung Seide Merino Kamel. Wunderschön, kuschelig weich. Ich vertrage es nur leider nicht. Wenn ich das um den Hals tue, kriege ich keine Luft. Das ist so ein bisschen wie Katzenhaarallergie. Total dämlich. Insofern, ich kann es irgendwie umhängen oder mir auf den Schoß legen, aber sobald ich es um den Hals hänge, ist es doof und das vertrage ich nicht. Und jetzt überlege ich, was ich damit tue, weil es einfach nur verschenken, dafür habe ich, glaube ich, zu viel Zeit mit diesem Teil verbracht. Und es liegt jetzt rum und wartet, dass mir eine Eingebung kommt, was damit zu tun ist. Das ist ein bisschen schade. Aber nun ja, so geht es schon mal. Die Wolle ist halt auch einfach sehr, sehr schön. Es ist richtig weich und flauschig. Es ist eine tolle Farbe. Es ist ein tolles Muster. Also ich verstehe, dass du dich schwer tust damit. Und es ist halt Kakaobraun, was jetzt auch eine Farbe ist, auf die nicht so richtig viele Leute stehen. Es ist eher ungewöhnlich insofern. Zumindest die Leute, wo ich sagen würde, die wären es wert, dass man es ihnen schenkt oder die, von denen ich weiß, dass sie es wertschätzen, die können mit der Farbe nichts anfangen. Insofern ist es nicht so ganz einfach. Nun ja, Aber kommen wir vielleicht zu den nicht ganz so frustrierenden Themen. Wie sieht es mit deinen WIPs aus? Ach Du so, sagst es doch Entschuldigung, nicht dann ganz so kommen wir zu frustrierend, deinen Tim. WIPs, egal wie du dazu stehst. Also das, was mich tatsächlich die meiste Zeit beschäftigt hat, ja, das ist sehr frustrierend. Ich habe einen gekauften Kaschmir-Pulli von, keine Ahnung, ich müsste reingucken. Es ist ein ganz, ganz schlichter, dunkelgrauer Kaschmir-Pulli, einfach geschnitten, unglaublich flauschig, aber leider an den Nähten schon ein bisschen dünn hier und da. Und ich habe beschlossen, hey, ich habe da noch Hamburger Wollfabrik wurde mit Kaschmiranteil. Ich weiß, dass die schön fluffig wird, wenn man die wäscht. Den stricke ich mir einfach neu. Und dann habe ich irrsinnig viele Maschenproben gestrickt. Ein Teil davon hast du ja Ich schon gesehen, erinnere als du mich. letztes Mal hier warst. Wir haben ja vor und zurück überlegt, ob das jetzt die richtige Stärke ist oder nicht. Irgendwann habe ich mich entschlossen, loszulegen. War auch eigentlich ganz glücklich damit. Und jetzt liegt das gute Stück hier neben mir. Also ich habe schon beim Anschlagen das erste Mal nach 5 cm gemerkt, dass ich es nicht richtig in der Runde geschlossen hatte. Ich hatte also das einmal verdreht. Klassiker. Klassiker. Be careful not to twist, hast du nicht Das war aufgepasst? Oh, Entschuldigung, das war ja, böse. das war auch wirklich, aber beim passt schon. Ich habe halt beim Videogucken angeschlagen und habe dann nicht drauf geachtet. Alles in Ordnung. Passiert, habe ich wieder aufgeribbelt, war ich ganz mutig, war ich ganz tapfer, habe wieder neu angeschlagen, habe aufgepasst, hat alles funktioniert. Und dann habe ich so 20, 30 cm gestrickt und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, der ist ein bisschen zu breit. Habe den auf den Pulli, den ich habe, draufgelegt und habe festgestellt, ja, es ist nicht viel, aber es sind so ungefähr 2 cm auf der Vorder- und auf der Rückseite. Also die Maschenprobe ist um eine Masche daneben, was jetzt ja erstmal nicht viel klingt. Und dann dachte ich, ja, meine Waschmaschine hier, die hat ja die ganz tolle Funktion Wollwaschgang. Und wenn ich da was drin wasche, dann fängt es so leicht an zu filzen. Habe ich leider feststellen müssen. Das ist also perfekt für diesen Pulli, der ja eh flauschig werden soll. Habe also tapfer weitergestrickt und jetzt bin ich kurz vor dem, also man strickt, nein, was heißt man strickt den? Ich habe es mir ja selbst überlegt. Ich habe den von unten angeschlagen und bin jetzt kurz vor den Armausschnitten und dachte, na, das wird aber eng mit der Wolle und habe jetzt mal gewogen und ich, also Jan schickt einen schönen Ruf, ja, man kann es ja wirklich, ich könnte jetzt weiter stricken, aber ich bin so unflüssig. Ich habe insgesamt, warte, ich hab extra nachgewogen und habe mir das alles aufgeschrieben. Ich habe bisher 100 Gramm verstrickt und ich habe noch 83 Gramm und es fehlen halt auch noch die Ärmel und alles und ich kann natürlich auch noch die Maschenproben aufholen, aber ich glaube einfach, es wird nichts. Das ist ja doof. Ja, also bei 180 Gramm Wolle, gut 180 Gramm Wolle, jetzt schon über die Hälfte verstrickt und ich bin noch nicht ganz an den Das könnte knapp Armausschnitten. werden. Also das wären Dreiviertelärmel vielleicht. Nein! Oder du musst dich mit einem Polunder-Gedanken anfreunden. Nee, nee. Also ein Ja, Pulli das muss ist es schon schlecht. Dann werden. musst du andersfarbige irgendwas machen. Aber es ist nicht dein Stil, ich weiß, es passt nicht. Nee, ich ernsthaft, also ich habe jetzt gute 40 cm gestrickt, weil der auch noch nach dem Waschen ein bisschen einläuft von der Länge her, von der Reihenanzahl. Ich überlege ernsthaft, das wieder aufzurippeln und einfach mit entsprechend 10, 20 Maschen weniger nochmal anzuschlagen. Und ich bin mir sicher, Naja, das ob wird es dann reicht, ist reichen. die andere Frage, aber zumindest erhöht sich die Chance drastisch. Ja, aber es ging halt bis hierhin so einfach, es Ja, ist glatt eigentlich weg. schon. Aber es nervt mich jetzt schon. Ja, so viel also zu meinem ersten WIP und den Ja, entsprechenden okay, ich Projekten. verstehe. Ich nehme den Spruch mit dem entspannt und besseren Nachrichten wieder zurück und so. Dann erzähl mal, wie es deiner Giraffe geht. Weil die war nicht in den fertigen Projekten, also Oh muss sie noch in den ja! WIPs stecken. Ja! Oh. Ja, sie ist weiterhin Oh, ein aber ich WIP, muss jetzt es mal fehlt sagen, noch ein ich Baum. sehe sie über unser Skype-Video und die Giraffe ist so niedlich. Ihr könnt euch auf die Fotos freuen. Sie sieht schon echt toll aus. Also sie sah vorher schon toll aus, aber jetzt mit so Ohren und Hörnern und Schwänzchen und wie heißt das, Mähne? Ein Traum. Also eigentlich fehlen fast gar keine. Also ich brauche keine Augen. Die sieht toll aus. Habe ich auch schon überlegt. Nein, sie ist wirklich süß und ich habe auch echt Schwierigkeiten, sie ziehen zu lassen. Ja, ich habe sie jetzt wachsen sehen und es ist erstaunlich, wie aus diesen kleinen Motiven da irgendwie diese Giraffe entsteht und die sieht wirklich ziemlich naturgetreu aus. Also Kuscheltier-naturgetreu jetzt, ne? Der Hals ist natürlich nicht lang genug und so weiter und so fort. Aber ich war echt erstaunt. Ja, aber Ja, also ich so auf werde den noch ersten kommen. Blick würde ich sagen, die sind nicht so zwingend erforderlich. Also du kannst es als fertig deklarieren, wäre ich der Meinung. Okay, dann schiebe ich das nachher noch in die andere Kategorie. Ich habe auch schon Wolle draußen liegen. Ich will halt keine Sicherheitsaugen dran machen, weil ich doch immer die Angst habe, dass es vielleicht doch abgeht. Das ist halt für ein kleines Kind. Ich mache das dann lieber mit Wolle. Habe schon ein bisschen was rausgesucht, aber ja, die ist wirklich süß. Und ja, vielleicht ist sie fertig. Vielleicht Nein, braucht die ich glaube keine Augen. nicht. Zeig mir noch mal das Gesicht. Ich glaube, sie braucht Künstlerische keine. Nein, sie Freiheit. braucht keine Augen. Das sieht super aus so. Da haben jetzt die Hörer nicht so richtig viel von, aber ich verspreche euch, sie braucht keine Augen. Ich werde sie auf jeden Fall noch schön fotografieren, bevor sie Ja, verklebt das ist doch geht. super. Da freuen sich alle. Hast du Ja. noch mehr gemacht? Oder arbeitest du noch an mehr? Ja, ich habe gestern Abend, also ich habe auch noch über das Spinnprojekt ja nachgedacht. Also ich habe es angefangen, aber ich habe tatsächlich die letzten Wochen nicht gesponnen. Weiß nicht, hatte ich irgendwie nicht so Lust drauf. Ich habe an dem Pullover gerade ausgestrickt. Manchmal hat man ja so Sachen, da bleibt man dann einfach dabei. Aber ich habe gestern Abend, weil ich ja dachte, die Giraffe ist fertig, was Neues angeschlagen. Ich habe Socken in der Queue gehabt. Popsicle heißt die Anleitung, ist von den Three Irish Girls. Die habe ich schon ewig lange in der Queue. Die Originalsocken sind eben so richtig quietschknallgrün. Leider gibt es dafür keine Anleitung. Ich weiß nicht, ob das mal in einem Club war oder so. Und deswegen sind es eher so Lookalike-Socken. Also ich gucke halt auf dem Bild, wie es aussieht und stricke das so mehr oder weniger ab. Hätte ich so oder so ein bisschen abwandeln müssen, weil die Anleitung war ursprünglich mal top-down und ich stricke meine Socken immer bottom-up, also von der Spitze, von die Toe ab heißt das bei Socken, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, also jedenfalls von unten nach oben. Und hätte die Anleitung halt eh ein bisschen anpassen müssen. Das ist letztendlich wie so ein Rippenmuster von oben, das dann aber auf der Oberseite des Fußes sich so ein bisschen zur Seite wegschlängelt. Und dann sind aber nicht nur normale Rippen, sondern es ist so ein Broken Rib, also alle paar Reihen wird dann eine Masche anders gestrickt und obendrauf auch noch Locken, auf die ich eh keinen Bock hatte. Also es ist wirklich eher so frei nach Ja, aber ist doch Bild. gut. Ich bin Ja. sehr gespannt. Und als Wolle habe ich was aus dem Stash gegriffen, ganz im Sinne von MMM 2016. Ja, aus der Ich Podcasting auf hatte noch. Deutsch-Gruppe für alle, die nicht so genau wissen, was das ist. Stimmt, ja, für alle, die es nicht so genau wissen, danke Katrin. Ich hatte vor Ewigkeiten mal, das ist Wollatelier Schlawin, die gibt es auch gar nicht mehr. Die haben eine ganz schlichte Dochwolle als Sockenwolle gehabt. Da habe ich auch schon eine ganze Menge Socken draus gestrickt. Und das ist jetzt so in Himbeerfarben selbst gefärbt. Also wirklich ziemlich quietschig. Ja, Ich das habe im Moment sieht Bock auf die Farbe. Himbeerfarbe sehe ich tatsächlich auch so durchs Video hüpfen. Ja, die ist auch ziemlich naturgetreu. Sehr schön. Ja, und wie sieht es eigentlich bei dir aus mit Work in Progress? Woran arbeitest du gerade? Ja, dadurch, dass ich relativ viel fertige Projekte gerade so vorgestellt habe, war nicht so wirklich Zeit, viel Neues anzuschlagen. Also ich habe ziemlich genau ein neues Projekt gerade in Arbeit. Das ist eine Mütze, genau das, was man braucht, wenn der Sommer so kommt. Aber ich mache im Moment einen Schwimmkurs und da kann man unter anderem, wenn man dann abends um 22:30 aus dem Schwimmbad kommt, durchaus auch mal noch eine Mütze aufsetzen auf die frisch gewaschenen Haare. Und insofern dachte ich, kann es nicht schaden, noch mal eine sommerliche Mütze zu machen. Das Pattern heißt Brilltor und es kommt von Janina Böttger. Das ist eine Mütze aus Fingering-Yarn mit kleinen Perlen drin und einem Mini-Lace-Muster und wie heißt das auf Deutsch? Twisted Stitches, verschränkte Maschen. Mein Deutsch ist schon ganz schlecht, mein Strickdeutsch. Das stricke ich aus selbstgefärbter Wolle von Knitpix, die wir beiden vor 2 Jahren zusammen überfärbt haben. Da hatten wir eine lustige Wie ist das? Färbesession bei dir, du erinnerst dich? Ja, ich hatte bei selbstgefärbt schon überlegt, also nicht überlegt, wann du die selbst gefärbt hast, aber ich hatte überlegt, du hattest ja ein Foto schon gezeigt und ich, ja, keine Ahnung, die sah jetzt nicht besonders selbstgefärbt aus oder irgendwas, Aber ja, ich erinnere mich an die Fährwagenführung. Ja, genau, das war in deiner Küche, bevor du nach Toulouse gezogen bist, sozusagen. Ja, und wir haben aber auch auf dem Balkon noch irgendwas gehabt. Eher zum Trocknen haben wir es rausgestellt Ja. oder so ähnlich. Genau, da ist auch die Mütze, deine Mütze, die hatten wir überfärbt, die Genau, die kam haben bei wir auch dir gefärbt, geblieben die ist. seitdem auch deine Mütze ist. Ja, genau. Ihr seht, wir machen schon länger zusammen lustige Dinge, nicht nur Podcasten. Wir Ja. experimentieren auch sonst komische Sachen, zum Beispiel mit Farbe. Genau, und ansonsten habe ich eine Maschenprobe gestrickt, tatsächlich nur eine, naja, anderthalb vielleicht. Ich möchte als bekennender Nicht-Pullover-Stricker oder Nicht-Oberteil-Stricker, zumindest nicht für mich, doch jetzt endlich mal ein Oberteil für mich stricken. Und ich möchte ein Modell von Amy Herzog stricken aus der Custom Fit Serie und ja, habe dazu eine Maschenprobe gestrickt aus Wollfabrikwolle. Das ist 100% Merino dreifädig und in Anthrazit und möchte daraus den Pilot House Pullover stricken. Das habe ich am Freitagabend alles soweit fertiggestellt und habe dann mir nochmal von meinem Mann helfen lassen, mich ordentlich zu vermessen. Das ist ja zu zweit immer einfacher als alleine und habe dann meine ganzen Maße und meine Maschenproben, Werte alle eingedaddelt in dieses Online-Portal. Und dann ist es ganz cool, dann wird dir berechnet, auf genau deine Maße und deine Maschenprobe, wie du diesen Pullover zu stricken hast. Und du hast dann nochmal die Option, dann steht da, das ist an der Stelle mit so viel positivem oder negativem Ease, wie auch immer man das auf Deutsch nennt. Und dann kann man das nochmal einstellen, wenn man sagt, das möchte ich da aber ein bisschen enger oder ein bisschen weiter haben. Und dann wird sogar noch, wenn man Grammangaben von der Maschenprobe hat, berechnet, wie vermutlich der Wollverbrauch für den ganzen Pullover ist. Also ziemlich cool, ich bin schwer beeindruckt. Dafür habe ich dann gleich in der Einleitung, wo es um das Bündchen geht, von dem Pullover irgendwie eine kleine Ungereimtheit gefunden. Da steht irgendwie, am besten geht es mit einem Vielfachen von 4 plus 2. Soweit, so gut. Wenn deine eigene Zahl ein Vielfaches von 4 plus 1 ist, tu dies. Wenn du ein Vielfaches von 4 und 2 hast, mach dies. Ein Vielfaches von 4 und 3, mach dies. Aber was genau passiert, wenn ich 4 Maschen anschlagen, also ein Vielfaches von 4 anschlagen soll, steht in der Anleitung nicht beschrieben. Super, weil genau das war mein Problem. Das hatte ich nämlich dann. Also habe ich überlegt, ich nehme einfach 2 Maschen zusätzlich. Bin dann aber am ganzen Wochenende nicht dazu gekommen, Maschen anzuschlagen. Werde das also jetzt gleich machen, wenn ich nach dem Podcast aufnehmen noch Energie habe. Werde ich mich mit Maschen aufschlagen beschäftigen. Habe aber zwischendurch an den Customer Service von Amy Herzog geschrieben. Und habe sogar heute von Amy persönlich eine Antwort bekommen, dass das in der Tat noch nicht so schlau gelöst wäre in dem Dokument. Und das wäre ihr Plan, das diese Woche zu überarbeiten. Ich bin mal gespannt. Also zum einen Daumen hoch für den Customer Support und zum anderen Daumen hoch, das klingt nach dem System schlechthin für den Stricknerd von heute. Ja, und zumal ich habe halt tatsächlich jetzt keine Standard-Klamottengröße. Ich trage schon eher was in größeren Größen, aber ich brauche was, was tailliert ist. Und Kleidungsstücke, die größer als Größe 42 sind, haben selten eine Taille. Weder in Strickanleitungen noch in gekauften Kleidungsstücken. Und insofern habe ich gesagt, wenn ich mir einen Pullover stricke, dann muss er von Amy Herzog kommen und er muss dann wirklich eine Sanduhrform haben und ich möchte ihn genau auf meine Taille passend haben. Und insofern, das ist jetzt mein Plan für die nächsten Monate und ja, mal schauen, wie Kann ich lange ich das total durchhalte. verstehen. Ja, naja, ich meine, wenn man die Zeit investiert und da halt so viel Energie reinsteckt, natürlich soll es dann passen. Genau. Warum sollst du was stricken, was aussieht wie gekauft und dann nicht passt? Insofern hoffe ich jetzt einfach mal, dass es passt. Aber ich bin halt so ein bisschen skeptisch, weil der Rücken und die Ärmel sind glatt rechts mit halt Zu- und Abnahmen. Insofern, das ist ja so gar nicht meine Baustelle mit dem glatt rechts. Aber ich lasse mich mal überraschen. Manchmal braucht man ja auch ein bisschen was Mindless. Und ich hoffe, dass das das Richtige zum Fernsehen dann sein wird. Auch auf die Gefahr hin, dass du das schon gesagt hast, war das von oben oder von unten angefangen? Es wird von unten angefangen und sie Ja klar, empfiehlt wenn du auch, Bündchen sagst. es nicht in der Runde zu stricken, weil einfach sie sagt, die Nähte geben Stabilität und Struktur in das Kleidungsstück. Deswegen, also irgendwo stand ein Kommentar, dass in der Anleitung steht, wie man es auch seamless stricken kann. So gründlich habe ich sie noch nicht gelesen, aber ich werde es dann wahrscheinlich auch mit Nähten stricken, weil ich glaube einfach, dass es dann besser sitzen wird, auch wenn ich persönlich Vernähen hasse, aber es soll ja hinterher auch schön aussehen und dann kann man sich da ja auch ein bisschen Mühe geben. Ich bin mal gespannt. Ja, und das war es auch schon zu meinen Wips. Also eine Maschenprobe, zwischen Maschenprobe und Pullover bin ich sozusagen. Und eine halbe Mütze kann ich anbieten. Und mehr habe ich tatsächlich gerade nicht auf den Nadeln. Ja, also was das Zusammennähen angeht, ich finde immer, wenn man zwei Teile, also wenn es eine senkrechte Naht ist sozusagen und man die Abnahmen einfach nur weit genug vom Rand weg macht, dann näht sich das auch ganz einfach zusammen, weil du halt auf jeder Seite immer nur eine Masche hast, die du mit der anderen verbindest. Ja, das ist halt hoffe ich einfach mal. Ja. Dass das so klappt. Mal sehen. Da bin ich guter Dinge. Genau. Was hast du denn sonst noch gemacht, seit wir so das letzte Mal uns gesprochen haben? Also was ich dieses Wochenende gemacht habe, ich weiß, das hat nichts mit Kochen und dergleichen zu tun, sondern einfach nur mit Essen und Genießen, aber das muss ja auch mal sein. Oh ja. Ich gehe ja hier regelmäßig auf den Markt und es ist in Toulouse auf den Märkten so, man sieht richtig, wie eine Saison anfängt und die nächste wieder ausläuft sozusagen. Also es ist wirklich saisonales Essen, saisonales Obst, saisonales Gemüse und die Erdbeerzeit ist losgegangen, also schon vor ein paar Wochen. Aber ich habe eine absolute Lieblingssorte, die heißt Mara de Bois aus dem Wald. Es ist also so eine Art Walderdbeere. Die sind auch kleiner als die normalen Erdbeeren, sie sind unglaublich dunkelrot und man geht am Markt vorbei und es ist diese riesige Erdbeerduftwolke. Mm. Es ist göttlich. Ich habe also am Wochenende die ersten Mara de Bois gegessen. Ich habe wirklich eine große Schale einfach mitgebracht, sie gewaschen und einfach zu Hause sofort aufgegessen. Sehr gut, das klingt nach totalem Genuss. Oh ja, ich liebe diese Erdbeeren. Es ist schade, dass es die nicht das ganze Jahr gibt, weil dann würde ich sie wahrscheinlich gar nicht mehr so gerne mögen. Aber das sind so diese. Fehlt der Reiz des Besonderen. Ja, aber es sind so diese Highlights, weißt du, wenn du dann merkst, oh, es ist Zeit dafür und es ist Zeit dafür. So wie der Spargel, als du hier warst. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, ich bin hier am Wochenende nicht so richtig zu viel gekommen. Ich hatte zwei halbe Tage Chorprobe und da drumherum war nicht mehr so viel anderes zu schaffen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, aber so richtig Zeit, das eigentlich ganz schöne Wetter zu genießen, war nicht. Und insofern, ja. Am Samstag hatte ich noch Glück, da war meine beste Freundin aus Schulzeiten, war hier in Hamburg mit ihrer Volleyballmannschaft und da konnte sie sich nachmittags so anderthalb Stündchen abseilen und dann habe ich mich mit ihr noch getroffen und wir waren ein bisschen in der Hafen City unterwegs. Aber ja, darüber hinaus war ich eigentlich vor allem mit Singen beschäftigt am Wochenende. Das war, ja, sehr schön, aber anstrengend. Ja, aber schön, wenn man dann noch so einen Besuch mit Freunden da eingliedern kann. Ja, das ist gut. Auf jeden Fall, das habe ich auch sehr genossen insofern. Und sie auch, sie hat dreijährige Zwillinge und insofern war sie auch ganz froh, mal ohne Kinder unterwegs zu sein und einfach mal irgendwo zu sitzen, wo nicht irgendwie ein Kind beaufsichtigt werden muss oder zwei oder ein Kind angerannt kommt. Und ja, das ist für sie auch eher selten und insofern haben wir einfach mal die Zeit für in Ruhe irgendwie mal miteinander reden genutzt und so. Das war schon ganz cool. Ja, und dann, du hast bei der Knitnight was verpasst vor anderthalb Wochen. Da habe ich natürlich ein bisschen erzählt, dass wir angefangen haben, gemeinsam zu podcasten. Und ja, viele kennen dich ja noch und es hatte tatsächlich schön, jemand... Schön. Ja, sie waren alle ganz interessiert und wollten reinhören in unseren Podcast. Ich bin mal gespannt, ein Feedback habe ich noch keins bekommen. Aber es hatte jemand die glorreiche Idee, wir könnten doch eigentlich eine Webcam aufhängen und dich dann sozusagen virtuell in die Knitnight mit einbeziehen, damit du uns zuschauen kannst, wie wir da stricken. Das ist total süß. Also ihr würdet im Gegenzug wahrscheinlich nicht viel sehen, sondern mich einfach nur langweilig auf der Couch. Und ich weiß manchmal nicht, wie gut das wirklich funktioniert. Aber als ich das gehört habe, dachte ich, oh ja, mir fehlt die Knitnight. Also ich habe hier natürlich auch meine Stricktreffs, aber es ist was Besonderes. Es ist mir wichtig gewesen. Immer genau. Und ja, vielleicht für alle, die mit der Hamburger Szene nicht ganz so vertraut sind, die Knitnight findet statt im Mailis. Das ist ein sehr süßer kleiner Laden hier in Hamburg, wo ein angegliedertes Café ist und die haben auch einen Online-Shop. Es ist keine Werbung, aber einfach nur, dass ihr wisst, wo wir uns eigentlich treffen. Nicht irgendwo, sondern tatsächlich in einem Laden, der dafür eigentlich wie gemacht ist. Und ja, so ungefähr einmal im Monat ist dort Knitnight, im Winter manchmal häufiger, im Sommer tatsächlich nur einmal im Monat. Und ja, wenn ich es schaffe, gehe ich hin, weil es einfach immer total nett ist, da in netter Runde zu sitzen mit vielen Leuten, die alle stricken und reden und sich gegenseitig zeigen, was sie für tolle Wolle gefunden haben. Und man steht gemeinsam vor dem Regal und es ist ganz schön verführerisch, weil einfach, ja, dann hält einem jemand so einen Strang Wolle ins Gesicht, oh, die Farbe würde dir aber sehr gut stehen. Und dann sagt man, oh ja, Tatsache, die ist aber auch sehr schön und fasst das an. Und schon hat man es eigentlich fast gekauft. Also es ist durchaus ja, gefährlich fürs Portemonnaie dorthin zu gehen, aber sehr gut für die Seele. Das ist was, was ich auch sehr schätze. Und ich war jetzt sehr lange nicht da, weil ich irgendwie immer nicht konnte an den Tagen, wo das war. Und insofern war das schön, mal wieder da gewesen zu sein. Ich war im Geiste bei euch. Ja, das ist sehr gut. Genau. Ansonsten wollte ich noch erzählen von einem Video, was ich gefunden habe. Und zwar bin ich darauf aufmerksam geworden über den Blog der Nitti, den sogenannten nittiblog.com. Da wurde im April irgendwann ein Video verlinkt, The Secret History of Knitting. Und das Video fand ich sehr gut gemacht, sehr spannend. Es erzählt im Prinzip ja, die Geschichte des Strickens von den Anfängen bei den alten Ägyptern bis zu jetzt, zu den Zeiten von Ravelry. Und es ist gut zusammengeschnitten. Man findet es auf YouTube nicht, wenn man danach sucht. Also man findet es nur, wenn man den Link kennt. Den packe ich in die Shownotes. Und ja, ich war sehr begeistert und vielleicht sind es ja einige von euch auch. Ich habe mir den auch angeguckt in Etappen. Es ist relativ lang, also 45 Minuten. Ja, im Vergleich zu einer normalen Doku oder so jetzt auch nicht besonders lang. Aber ich muss auch sagen, es war angenehm modern, es war frisch, es war nicht so altbacken, nicht so trutschig, nicht so das typische Strickimage. Ja, sehr angenehm. Definitiv, genau. Oh, und wo du sagst Strickimage, ich bin genau gestern Abend noch über ein Video gestolpert. Und zwar auf Ravelry in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe. Da hat die Distelfliege auf einen Vortrag von der Moni hingewiesen. Moni, die Nahlinse, hat einen Vortrag gehalten über Strick-Podcasts als Podcasts in der Nische. Und überhaupt, also die Diskussion ist, je nachdem wie man sie betrachtet, auch ein bisschen in die Richtung Feminismus. Und sind Strick-Podcasts diskriminiert von der ganzen Szene? Kann man, glaube ich, sehr kontrovers diskutieren, aber ich fand es einfach sehr spannend, was die Moni erzählt hat und hat sozusagen der Welt der typischen Technik-Podcaster, die ja eher auch ein bisschen männlich geprägt ist, mal was zum Thema Handarbeitspodcast, das Wort wird sie jetzt schon wieder hassen, erzählt, aber dass eben das genau das Problem ist, es gibt kein schönes deutsches Wort dafür und sobald man das Wort Handarbeiten auspackt, klingt es trutschig und es ist blöd und wenn man das englische Wort crafty nimmt, geht es gerade noch, aber es ist eigentlich, fehlt ein richtig schöner Begriff dafür, für das, was wir hier auch so tun. Und das Video finde ich sehr spannend, es dauert ungefähr eine halbe Stunde. Und ja, auch das werde ich gerne verlinken gleich in den Shownotes. Und ja, so viel zum Thema Video. Ich glaube, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich könnte noch ein bisschen was aus der Küche erzählen. Oh ja, weil sehr gerne. Julia entdeckt die Welt. Ja, Julia entdeckt die Welt heißt diesen Monat vor allen Dingen Julia entdeckt die Küche. Ich habe zwei Sachen gemacht, das eine habe ich erst vor kurzem entdeckt, mache ich aber relativ regelmäßig. Das sind so kleine Schokobällchen. Ich weiß nicht, ob du diese Raw Bite heißen, die sind so vegane, rohe Schokoriegel, ob du die kennst, habe ich mal im Reformhaus einfach auf die Schnelle, weil ich was Schokoladiges brauchte, mir einen mitgenommen. War irrsinnig teuer. Das Gute war, die Inhaltsliste ist relativ kurz, es gehören genau drei Sachen rein und die waren sogar in Prozenten angegeben. Und da hat es natürlich bei mir Klick gemacht, ich habe die Verpackung aufgehoben und habe das dann irgendwann mal ausprobiert. Also es sind Mandeln oder andere Nüsse, was man halt gerade möchte. Die werden gehackt, dann kommt Backkakao dazu und Datteln. Mhm. Ganz schlicht Datteln, das wird in den Mixer gegeben, bis es anfängt zu kleben. Und dann rollt man halt so kleine, also erst mache ich eine lange Rolle draus und schneide die dann so in kleine Stückchen, die werden zu Bällchen, nochmal in den Backkakao wälzen, damit die nicht kleben. Und es ist, ja, es schmeckt richtig schön schokoladig, je nachdem, ob man mehr so der Süße oder mehr so der Schokotyp ist, kann man halt mehr oder weniger Backkakao reinmachen. Es ist irrsinnig fix gemacht, es sind keine 5 Minuten. Und für all die da draußen, für die es wichtig ist, es ist vegan, es ist vegetarisch sowieso, es ist Paleo, es ist alles und es ist super lecker. Ich bin ja bekennender Schokoholic, würde ich sogar sagen. Ja, das würde ich jetzt mal so unterschreiben. Und dann habe ich noch ein Rezept wieder rausgekramt. Das habe ich schon häufiger mal gemacht. Das erfordert aber leider ein bisschen mehr Aufwand. Das sind so kleine Zimtschnäckchen. Also jeder kennt die wahrscheinlich von Ikea. Also Hefeteig, Zimtfüllung mit selbstgemachter Karamellsoße. Göttlich. Das klingt Ist auch. auch sehr gut. Die habe ich irgendwie noch nicht probiert. Das muss ich aber mal nachholen, wenn wir uns wiedersehen. Oder du Ich schickst mir mache. das Rezept. Das Rezept können wir auch in die Shownotes mit reinstellen. Es ist von einem Blog, das ich eine Zeit lang sehr regelmäßig gelesen habe. Es ist leider auf Englisch für all die, die jetzt nicht so des Englischen mächtig sind. Man muss dann auch noch die Einheiten umrechnen. Pioneer Woman nennt sich das. Macht super schöne Rezepte. Wie gesagt, manche mit ein bisschen mehr Aufwand. Ich mache meistens eine etwas größere Menge und friere dann ein oder zwei von den rohen Hefeteigrollen ein. Und die kann man dann bei Gelegenheit rausholen, auftauen, aufschneiden und ab in den Ofen schieben. Und sie sind super lecker, sie sind unglaublich schwer. Also in eine so eine Auflaufform geht fast ein Stück Butter rein. Extrem süß, man kann natürlich mit Zucker sparen, aber sie sind einfach irrsinnig lecker und klebrig. Das klingt auch sehr gut, aber auch sehr unvernünftig. Kommt drauf an, was man so vorhat. Ja, genau. Mal sehen. Im Moment bin ich gerade ein bisschen auf dem vernünftigen Trip, aber ich habe auch vor, meine Sommerferien damit zu verbringen, zu Fuß über die Alpen zu spazieren. Und da kommt es auf jedes Kilo an. Insofern versuche ich möglichst jetzt nicht noch Zusatzgewicht mitzunehmen, außer dem, was sowieso mit muss. Also ich probiere die dann nach dem Urlaub. Muss ja nicht viel probieren. Genau, ja. Aber wenn, dann werde ich wahrscheinlich mehr essen wollen, wie ich mich kenne. Insofern, das verschiebe ich auf nach dem Urlaub und dann da schmecken sie dann auch noch. Und dann umso besser. Das stimmt. Ja, ich glaube, das war's dann von meiner Seite soweit. Ja, dann sollten wir nicht vergessen, was wir nämlich am Anfang irgendwie verpeilt haben, uns zu bedanken für all die lieben Kommentare, die wir bekommen haben nach unserer ersten Folge auf ganz vielen verschiedenen Wegen. Die meisten bei Ravelry in der Gruppe Podcasting auf Deutsch, wo wir unseren eigenen Thread aufgemacht haben für die Wollgespräche, aber auch persönliche Rückmeldungen oder per PM von Leuten, die uns kennen. Wunderschön. Wir haben uns sehr gefreut und ja, wir hoffen, ihr mögt auch unsere zweite Folge. Die scheint definitiv länger zu sein als die erste Folge. Wir haben jetzt irgendwie, dadurch, dass wir uns selber eben auch gerade nicht so lange gesehen haben oder länger nicht gesehen haben, vielmehr, glaube ich, viel zu erzählen gehabt. Und ja, das tut, glaube ich, der Länge des Podcasts ganz gut, wenn wir nicht gerade 3 Tage zusammen in einer Wohnung gehockt haben. Na, der erste war ja aber auch der erste. Ja, Also das da muss stimmt. man üben und da geht das alles noch nicht so locker flockig von daher. So, haben wir sonst noch was vergessen? Nee, ich glaube nicht, oder? Wir könnten noch mal sagen, wo wir überall zu Oh finden ja, sind. mach doch mal. Dann fange ich mal an. Also wir sind natürlich beide auf Ravelry. Katrin als Käthe, Kaete. Und ich als Julian 401. Julia, der Name, und 401 als Ziffern. Außerdem haben wir natürlich unsere Shownotes auf einem Blog. Das findet ihr unter wollgespräche.wordpress.com, Wollgespräche mit AE. Dann hat Katrin noch einen Blog, zu dessen Namen ich gerade Nicht weiß, soll ich dir weiterhelfen? keine Ahnung mehr Es habe. ist nochenprojekt.wordpress.com, noch wie noch und dann ein N-Projekt. Ihr ahnt schon an dem Namen, ja, ich fange immer neue Projekte an und ja, mal sehen, wohin mich das alles so führt. Ich hoffe, dieses führt uns noch ein Stückchen weiter. Ja, ich hoffe doch auch. Und ich habe auch noch einen Instagram-Account, ist jetzt nicht so aktiv, also ich poste nicht täglich irgendwelche Fotos, aber von meinen Projekten und auch von dem, was ich in der Küche hin und wieder so mache, gibt es da alle paar Tage mal ein Foto. Den findet ihr unter frau.neumann. Ja, ich würde sagen, das war's für heute und wir sagen au revoir und tschüss. Bis zum nächsten Mal.